die halb aufgebrochenen Knospen nickend aus dem sattgrünen Gras an den Teichen, wo die herabströmenden Bäche auf ihrem Weg zum Anduin eine Rast einlegten. Die Reisenden kehrten der Straße den Rücken und gingen bergab. Süße Düfte stiegen auf, als sie sich durch Büsche und Kräuter den Weg bahnten. Gollum hüstelte und würgte, die Hobbits aber atmeten tief durch, und Sam lachte plötzlich laut auf, einfach aus Herzensfreude und nicht, weil er etwas Komisches sah. Sie folgten einem schnell dahinstrudelnden Bach. Bald mündete er in einen kleinen, klaren Weiher in einer flachen Senke. Er füllte die Trümmer eines alten steinernen Beckens aus, dessen gemeißelter Rand fast vollständig von Moos und Rosenranken überwuchert war. Um ihn standen Reihen von Schwertlilien, und auf der dunklen, leicht gekräuselten Oberfläche schwammen Seerosenblätter. Das Wasser aber war tief und frisch und floss am anderen Ende sacht über eine steinerne Schwelle bergab. Wo der Bach einmündete, wuschen sie sich und tranken nach Herzenslust. Dann sahen sie sich nach einem Rastplatz um, der zugleich ein Versteck wäre. Denn dieses Land, so schön es ihnen noch immer vorkam, war dennoch nun Feindesland. Sie waren nicht sehr weit von der Straße abgegangen, doch schon auf diesem kurzen Weg hatten sie etwas von den Narben alter Kriege und von den frischeren Wunden gesehen, welche die Orks und andere Knechte des dunklen Herrschers geschlagen hatten. Eine Grube mit unbedecktem Unrat und Abfällen, mutwillig umgehauene Bäume, die man verendend hatte liegen lassen, mit grob eingeritzten Schandrunen oder dem Schreckenszeichen des Auges in der Rinde. Sam, der unterhalb des Ausflusses die ihm unbekannten Bäume und Pflanzen betastete und beschnupperte, ohne im Augenblick weiter an Mordor zu denken, wurde jäh an die allgegenwärtige Gefahr erinnert. Er stieß auf einen brandgeschwärzten Kreis im Boden, mit einem Haufen verkohlter und zerbrochener Knochen und Schädel in der Mitte. Die schnell wachsenden Wild- und Heckenrosen und die kriechenden Waldreben zogen schon einen Schleier über die Stätte dieses widerwärtigen Schlachtfests. Aber uralt war sie noch nicht. Er machte, dass er zu seinen Gefährten zurückkam, sagte ihnen aber nichts. Die Knochen sollten bleiben, wo sie waren, ohne dass Gollum wer weiß welche Verwendung für sie fand. »Suchen wir uns einen Platz, wo wir uns hinlegen können«, sagte er. »Nicht da unten, weiter oben, wenn's nach mir geht.« Des Weihers fanden sie ein braunes Feld hohen vorjährigen Farns. Dahinter standen dunkelblättrige Lorbeerbäume, dicht an dicht eine steile Böschung hinauf, die oben mit alten Zedern bestanden war. Hier beschlossen sie, den Tag über zu rasten, der nun sonnig und warm zu werden versprach. Ein schöner Tag für eine Wanderung durch Ithiliens Wäldchen und Wiesen. Aber wenn Orks auch das Sonnenlicht scheuen mochten, so gab es jedoch viele Stellen, wo sie im Hinterhalt liegen konnten, und außerdem waren noch andere böse Blicke zu fürchten, denn Sauron hatte viele Diener. Gollum war ohnehin unter der gelben Fratze nicht bereit, sich vom Fleck zu rühren. Bald würde die Sonne über die dunklen Grate des Ephelduath blicken, und Gollum würde in sich zusammenfallen und sich verkriechen vor dem Licht und der Wärme. Sam hatte unterwegs sehr gründlich über ihre Verpflegung nachgedacht. Seit die Verzweiflung über das unpassierbare Tor hinter ihm lag, war er nicht so abgeneigt wie sein Chef, sich für den Fall, dass sie ihr Unternehmen überlebten, etwas einfallen zu lassen. Und ohne dies hielt er es für klüger, die elbische Wegzehrung für schlechtere Zeiten aufzusparen, die noch bevorstehen mochten. Mindestens 6 Tage war es her, dass er ihren Vorrat als knapp ausreichend für 3 Wochen geschätzt hatte. »Um bei diesem Tempo in der Zeit bis zu dem Feuer zu kommen, müssten wir Glück haben«, dachte er. »Und vielleicht möchten wir auch wieder zurück. Könnte ja sein.« Und außerdem plagte ihn jetzt nach dem langen Nachtmarsch, dem Bad und dem ausgiebigen Trunk der Hunger mehr denn je. Am liebsten wäre ihm ein Frühstück oder Abendbrot am Herd in der alten Küche am Beutelhaldenweg gewesen. Da kam ihm eine Idee, und er drehte sich zu Gollum um. Der war eben im Begriff, auf allen Vieren durch den Farn davonzuschleichen. »He, Gollum«, sagte Sam, »wo willst du hin? Auf Jagd?« »Hör mal, du alter Schnüffler, du magst doch unsere Verpflegung nicht. Und ich selber hätte auch nichts gegen eine Abwechslung. Dein neuer Wahlspruch ist doch, Gollum hilft immer. Könntest du nicht mal was Essbares für einen hungrigen Hobbit auftreiben? »Ja, vielleicht ja«, sagte Gollum. »Smergol hilft immer, wenn sie drum bitten, wenn sie lieb drum bitten.« »Schön«, sagte Sam, »ich bitte drum. Und wenn das noch nicht lieb genug ist, kann ich auch betteln.« Gollum verschwand. Er blieb eine Weile fort, und Frodo, nachdem er ein paar Bissen Lembas gegessen hatte, legte sich ins hohe braune Farnkraut und schlief. Sam betrachtete ihn. Das Morgenlicht kroch eben erst in die Schatten unter den Bäumen, aber er sah Frodos Gesicht ganz deutlich und auch die Hände, die neben ihm auf dem Boden ruhten. Er fühlte sich plötzlich daran erinnert, wie Frodo nach seiner schweren Verwundung in Elronds Haus gelegen und geschlafen hatte. Als er damals bei ihm wachte, hatte Sam bisweilen einen schwachen Lichtschein auf seinen Zügen bemerkt, der von innen herauszukommen schien, und so auch jetzt, nur dass das Licht noch deutlicher und stärker war. Frodos Gesicht war ruhig, die Spuren von Furcht und Sorge waren getilgt, aber es sah alt aus, alt und schön, als hätte der Stichel der Jahre viele feine, bisher unsichtbare Linien herausgearbeitet. Und dennoch blieb es dasselbe Gesicht. Aber so drückte es Sam Gamgee für sich nicht aus. Er schüttelte den Kopf, als finde er Worte hier sinnlos, und brummte, »Ich häng an ihm.« »Er ist nun mal so. Und manchmal schimmert es irgendwie durch. Aber ich häng an ihm. Ob er nun so ist oder nicht.« Leise wieder und blickte Sam über die Schulter. Er sah Frodo schlafen, machte die Augen zu und kroch ohne einen Laut davon. Gleich darauf kam Sam zu ihm, fand ihn kauend und vor sich hin brabbelnd. Auf dem Boden neben ihm lagen zwei kleine Kaninchen, die er schon hungrig beäugte. »Smergol hilft immer«, sagte er. »Er hat Kaninchen mitgebracht, liebe Kaninchen. Aber Chef schläft, und Sam will vielleicht auch schlafen. Will jetzt keine Kaninchen?« »Smergol hilft, wo er kann, aber Kaninchen fangen sich nicht von allein.« Sam hatte jedoch überhaupt nichts gegen Kaninchen, und das sagte er auch, jedenfalls nichts gegen geschmortes Kaninchen. Alle Hobbits können selbstverständlich kochen, eine Kunst, in der sie sich schon üben, bevor sie lesen und schreiben lernen, worin es viele nie sehr weit bringen. Aber Sam war selbst für einen Hobbit ein guter Koch, und hatte auf ihrer ganzen Reise meistens als Küchenchef am Lagerfeuer gewaltet, wenn sich dazu Gelegenheit bot. In der Hoffnung auf bessere Zeiten schleppte er immer noch einiges an Gerätschaften in seinem Rucksack mit herum. Eine kleine Zunderbüchse, zwei Pfannen, von denen die kleinere in die größere hineinpasste, und darin verstaut einen Holzlöffel, eine kurze zweizinkige Gabel und ein paar Fleischspieße. Zu unterst in seinem Rucksack verwahrte er in einem flachen Holzschächtelchen einen dahinschwindenden Schatz. Salz. Aber nun brauchte er ein Feuer und noch einiges andere. Er überlegte ein wenig, zog sein Messer, säuberte und schliff es und begann, die Kaninchen abzuhäuten. Er wollte Frodo im Schlaf nicht allein lassen, nicht mal für wenige Minuten. »He, Gollum«, sagte er, »ich hab noch eine Bitte an dich. Geh doch mal und fülle mir diese Pfannen mit Wasser.« »Smergol geht Wasser holen, ja«, sagte Gollum. »Aber wozu braucht der Hobbit so viel Wasser? Er hat schon getrunken, hat sich gewaschen.« »Zerbrich dir nicht den Kopf«, sagte Sam. »Wenn du es nicht erraten kannst, wirst du es bald sehen. Und je eher du das Wasser bringst, desto eher siehst du's. Beschädige mir bloß nicht die Pfannen, oder ich mach Haché aus dir.« Während Gollum fort war, betrachtete Sam wieder seinen Chef. Frodo lag immer noch in ruhigem Schlaf. Doch nun fiel Sam vor allem die Magerkeit seines Gesichts und seiner Hände auf. »Zu dünn. Eingefallen ist er«, brummte er. »Sieht gar nicht mehr aus wie ein Hobbit. Wenn ich aus diesen Karnickeln etwas zustande bringe, werde ich ihn wecken.« Sam suchte einen Haufen sehr trockenen Farns zusammen. Dann stieg er die Böschung hinan und sammelte Zweige und Holzstücke ein. Mit einem herabgestürzten Zedernast obenauf wurde es ein ansehnliches Bündel. Am Fuß der Böschung, dicht vor dem Farngestrüpp, schnitt er ein paar Grassoden heraus und legte sein Brennholz in das flache Loch. Mit Zunder und Feuerstein konnte er umgehen und hatte schnell ein kleines Flämmchen entfacht. Es rauchte fast gar nicht, roch aber sehr würzig. Er war noch darüber gebeugt, schirmte es mit den Händen ab und fütterte es mit größeren Holzstücken heran, als Gollum wiederkam, die vollen Pfannen behutsam gerade haltend und in sich hineinknurrend. Er stellte die Pfannen ab und sah auf einmal, was Sam im Schilde führte. Er stieß einen leisen, zischenden Schrei aus und schien erschrocken und wütend zugleich zu sein. Nein, rief er, nicht, blöde Hobbits, verrückt, ja, verrückt, das dürfen Sie nicht. Was dürfen wir nicht? Fragte Sam überrascht. Nicht böse Rotzungen machen, zischte Gollum. Feuer, Feuer ist gefährlich, ja, ist es, brennt, tötet und lockt Feinde an, ja, das wird es. Glaub ich nicht, sagte Sam. Warum sollte es, wenn man kein nasses Holz drauflegt, dass es qualmt? Aber wenn schon, ich lasse es drauf ankommen, diese Karnickel werden geschmort. Kaninchen geschmort, kreischte Gollum entsetzt. Schönes Fleisch verderben, das Smeargol für dich aufgehoben hat, armer, hungriger Smeargol. Wozu? Wozu, du blöder Hobbit? Sie sind jung, sie sind zart, sie sind lieb, sie essen, sie essen. Er wollte nach dem nächsten Kaninchen greifen, das schon abgehäutet neben dem Feuer lag. »Hör zu«, sagte Sam, »jeder nach seiner Fasson. Dir bleibt unser Brot im Halse stecken und ich krieg ein Karnickel nicht roh herunter. Wenn du mir ein Karnickel schenkst, gehört das Karnickel mir, klar? Und ich kann es schmoren, wenn mir danach ist. Und mir ist danach. Du brauchst ja nicht zusehen. Geh, fang dir noch eines und iss es so, wie es dir schmeckt. Aber irgendwo für dich, wo ich dich nicht sehen muss. Dann musst du das Feuer nicht sehen, und ich sehe dich nicht, und wir sind beide zufrieden. Ich pass schon auf, dass das Feuer nicht raucht, wenn dich das beruhigt.« Gollum sich zurück und kroch in den Farn. Sam machte sich mit den Pfannen zu schaffen. »Was braucht ein Hobbit zu einem Karnickel?« sagte er sich. »Ein paar Kräuter und Wurzeln? Vor allem Knullen, um von Brot gar nicht zu reden. Kräuter müsste es eigentlich geben.« »Gollum«, rief er leise, »alle guten Dinge sind drei. Ich brauche ein paar Kräuter.« Gollum streckte den Kopf aus dem Farn, sah aber nicht sehr hilfsbereit aus. »Ein paar Lorbeerblätter, etwas Thymian und Salbei, das muss genügen. Aber schnell, bevor das Wasser kocht«, sagte Sam. »Nein«, sagte Gollum, »Smeargol ist nicht danach. Und Smeargol mag Stinkblätter nicht. Er isst kein Gras und keine Wurzeln, nein, Schatz. Er müsste schon am Verhungern sein oder sehr krank, armer Smeargol.« »Armer Smeargol soll mich erst kennenlernen, wenn er nicht tut, was man ihm sagt«, knurrte Sam. »Wenn dieses Wasser kocht, wird Sam ihm den Kopf reinstecken, ja, Schatz. Und nach Rüben und Möhren und Knullen würde ich ihn auch suchen lassen, wenn es die Jahreszeit wäre. Ich wette, es gibt allerlei gute Sachen, die in dieser Gegend wild wachsen. Für ein halbes Dutzend Knullen gäbe ich jetzt ein Vermögen.« »Smeargol geht nicht. Oh nein, Schatz, diesmal nicht«, fauchte Gollum. »Er hat Angst, und er ist sehr müde. Und dieser Hobbit ist nicht lieb, gar nicht lieb. Smeargol gräbt doch nicht nach Wurzeln und Möhren und Knullen. Was sind denn Knullen, Schatz? Was sind Knullen?« »Kartoffeln«, sagte Sam. »Das ein und alles für den Ohm und die beste Grundlage für einen leeren Magen. Aber du wirst keine finden, darum brauchst du nicht zu suchen. Aber sei so gut, Smeargol, und hol mir die Kräuter, und ich werde gleich eine bessere Meinung von dir haben. Außerdem, wenn du ein neues Leben anfangen willst und weiter schön brav bist, dann koch ich dir mal eines Tages Knullen. Mach ich. Bratfisch und Fritten, nach Art von Sam Gamgee. Da könntest du nicht Nein sagen.« »Ja, ja, könnten wir. Versenkter Fisch, bäh! Gib mir Fisch jetzt, und deine scheußlichen Fritten kannst du behalten.« »Ach, du bist nicht zu retten«, sagte Sam. »Geh schlafen.« Am Ende musste er sich selbst zusammensuchen, was er brauchte. Aber dazu musste er nicht weit gehen und konnte die Stelle im Auge behalten, wo Frodo immer noch schlief. Eine Weile saß er da, in Gedanken verloren, und unterhielt das Feuer, bis das Wasser kochte. Das Tageslicht nahm zu, und es wurde warm, der Tau verflog von Laub und Gras. Bald lagen die Kaninchen, in Stücke geschnitten, mit Kräuterbündeln kochend, in den Pfannen. Fast wäre Sam eingeschlafen, während die Zeit verstrich. Er ließ sie fast eine Stunde kochen, stach ab und zu prüfend mit der Gabel hinein und kostete die Brühe. Als er fand, dass sie gar waren, nahm er die Pfannen vom Feuer und trat leise zu Frodo. Frodo schlug die Augen halb auf, als Sam sich über ihn beugte. Dann erwachte er aus seinem Traum, einem schönen, friedlichen Traum, der sich nicht festhalten ließ. »Hallo, Sam«, sagte er. »Nicht geschlafen? Ist irgendwas faul? Wie spät ist es?« »Etwa 2 Stunden nach Tagesanbruch«, sagte Sam. »Vielleicht so gegen 8:30 nach auenländischer Zeit.« »Faul ist nichts. Aber ganz so, wie es sein soll, würde ich sagen, ist es auch nicht. Keine Soße, keine Zwiebeln, keine Knullen. Ich habe ein bisschen Fleisch für dich gekocht, Herr Frodo. Und etwas Brühe wird dir gut tun. Du musst sie aus deinem Becher trinken oder gleich aus der Pfanne, wenn sie etwas abgekühlt ist. Schüsseln habe ich nicht dabei. Und überhaupt nichts, wie sie's gehört.« Frodo gähnte und reckte sich. »Du hättest lieber schlafen sollen, Sam«, sagte er, »und in dieser Gegend Feuer zu machen ist gefährlich. Aber Hunger habe ich, und ob. Kann man's von hier aus riechen? Was hast du denn gekocht?« »Geschenk von Smergol«, sagte Sam, »zwei junge Karnickel. Allerdings kann ich mir denken, dass Gollum ihnen jetzt nachtrauert, aber es gibt nichts dazu außer ein paar Kräutern.« Sam und Frodo setzten sich an den Rand des Farngebüschs und aßen ihr Kaninchen klein gleich aus den Pfannen, wobei sie die alte Gabel und den Löffel gemeinsam benutzten. Dazu gönnten sie sich jeder ein Stück von dem elbischen Wegebrot. Es kam ihnen vor wie ein Festmahl. »Hey, Gollum«, rief Sam und ließ einen leisen Pfiff folgen. »Komm her, noch kannst du dir's anders überlegen. Wir haben etwas übrig gelassen. Willst du nicht doch mal geschmortes Kaninchen probieren?« Es kam keine Antwort. »Na schön, er wird losgegangen sein, um noch was für sich selber zu suchen. Also essen wir es auf«, sagte Sam. »Und dann musst du eine Weile schlafen«, sagte Frodo. »Dann darfst du aber nicht einnicken, solange ich schlafe, Herr Frodo.« »Ich trau ihm nicht so ganz. Es steckt noch viel vom Stinker in ihm, vom biestigen Gollum, meine ich, und das wird wieder stärker. Allerdings würde er wohl zuerst mich erwürgen wollen. Wir sind nicht immer einer Meinung. Und an Sam hat er nicht viel Freude. Oh nein, mein Schatz, gar keine Freude.« Ihre Mahlzeit, und Sam ging zum Bach und spülte die Pfannen. Als er sich aufrichtete, um zurückzugehen, blickte er die Böschung hinauf. In diesem Moment sah er die Sonne aus dem Qualm, Dunst oder Schatten auftauchen oder was es auch sein mochte, das ständig am Osthimmel hing, und sie warf ihre goldenen Strahlen herab auf die Bäume und Lichtungen ringsum. Dann bemerkte er eine dünne blaugraue Rauchspirale, im Sonnenschein deutlich zu sehen, die aus einem Gebüsch über ihm aufstieg. Erschrocken begriff er, dass sie von seinem kleinen Feuer stammte, das er zu löschen versäumt hatte. »Das darf doch nicht sein. Nie gedacht, dass es so auffallen könnte«, murmelte er und machte sich schleunigst auf den Rückweg. Auf einmal blieb er stehen und horchte. Hatte er einen Pfiff gehört oder nicht? Oder war es ein fremder Vogelruf? Wenn es ein Pfiff war, dann nicht aus Frodos Richtung. Da war es nochmal von anderswoher. Sam rannte so schnell er konnte den Hang hinauf. Er sah, dass etwas von dem Farn am Rande der Feuerstelle sich am äußeren Ende eines kleinen Spans entzündet und die Grassoden zum Schwelen gebracht hatte. Hastig trat er alles aus, was noch brannte, verstreute die Asche und legte die Soden wieder in das Loch. Dann kroch er zu Frodo ins Gestrüpp. »Hast du einen Pfiff gehört und einen zweiten, der wie eine Antwort klang?«, fragte er. »Vor wenigen Minuten.« »Hoffentlich war es nur ein Vogel. Aber es hörte sich nicht ganz so an. Eher wie wenn jemand einen Vogelruf nachahmt. Und mein Feuerchen hat leider doch geraucht. Wenn uns das jetzt in Schwierigkeiten bringt, würde ich's mir nie verzeihen. Hätte wohl auch gar keine Gelegenheit mehr dazu.« »Psst«, machte Frodo, »ich glaube, ich höre Stimmen.« Die beiden Hobbits schnürten ihre kleinen Rucksäcke, schulterten sie, um sofort fluchtbereit zu sein, und krochen tiefer ins Farngebüsch. Sie kauerten sich hin und horchten. Kein Zweifel, sie hörten Stimmen. Sie waren leise und gedämpft, aber nah, und sie kamen noch näher. Plötzlich sprach jemand ganz dicht bei ihnen. »Hier, hier ist der Rauch hergekommen«, sagte die Stimme. »Es muss ganz nah bei sein, im Fern zweifelsohne. Gleich haben wir es wie ein Kaninchen in der Falle, dann sehen wir ja, was für ein Kerlchen es ist.« »Jawohl, und wie viel es weiß«, sagte eine zweite Stimme. Gleich darauf kamen vier Menschen aus verschiedenen Richtungen durch das Farnfeld geschritten. Flucht war nicht mehr möglich, versteckt zu bleiben auch nicht. Frodo und Sam sprangen auf, stellten sich Rücken an Rücken und rissen ihre kleinen Schwerter aus den Scheiden. So sehr es sie erstaunte, was sie sahen, ihre Häscher staunten nicht minder. Vor ihnen standen vier große Menschen. Zwei hatten Speere mit breiten, blanken Spitzen in der Hand, zwei hatten Langbogen, fast so lang wie sie selber, und große Köcher mit langen, grün gefiederten Pfeilen. Alle trugen Schwerter an der Seite. Und ihre Kleidung war grün und braun gefleckt, als wollten sie auf Ithiliens Lichtungen nicht weithin sichtbar sein. Grüne Handschuhe bedeckten die Hände, grüne Masken und Kapuzen die Gesichter, so dass nur die hellen, scharfen Augen zu sehen waren. Frodo musste sogleich an Boromir denken, denn in Wuchs, Gebaren und Sprechweise waren diese Menschen ihm ähnlich. »Was wir suchen, haben wir wohl nicht gefunden«, sagte der eine. »Aber was haben wir nun da?« »Keine Orks«, sagte ein anderer und ließ das Schwertheft los, nachdem er gegriffen hatte, als er Stich in Frodos Hand blitzen sah. »Elben vielleicht«, sagte ein Dritter. »Nein, Elben gewiss nicht«, sagte der Vierte, der Größte von ihnen, und wie es schien, ihr Anführer, »Elben gehen in unseren Zeiten nicht mehr um in Ithilien. Und Elben, so heißt es jedenfalls, sind wunderschön anzusehen.« »Was wohl heißen soll, dass man das von uns nicht sagen kann? Vielen Dank«, sagte Sam. »Und wenn Sie nun jeder Ihre Meinung über uns zum Besten gegeben haben, dann sagen Sie uns vielleicht, wer Sie sind und wieso Sie zwei müde Reisende nicht in Ruhe lassen können.« Finster. »Ich bin Faramir, Feldhauptmann von Gondor«, sagte er, »aber in diesem Land gibt es keine Reisenden, nur die Diener des dunklen Turms oder die des Weißen.« »Wir aber sind weder das eine noch das andere«, sagte Frodo, »und Reisende sind wir, ob der Feldhauptmann Faramir es nun wahrhaben will oder nicht.« »Dann beeilt euch zu erklären, wer ihr seid und was ihr hier wollt«, sagte Faramir. »Wir haben Arbeit zu verrichten, und hier ist weder Platz noch Zeit zum Rätselraten oder Verhandeln. Also, wo ist euer dritter Gefährte?« »Der Dritte?« »Ja, der herumschleichende Kerl, den wir dort unten gesehen haben, wie er die Nase in den Teich steckte.« »Er machte keinen guten Eindruck. Vermutlich Orkgezücht, ein Späher oder sonst einer ihrer dienstbaren Geister. Durch irgendein Kunststück ist er uns entwischt.« »Ich weiß nicht, wo er ist«, sagte Frodo. »Er ist uns nur zufällig unterwegs begegnet und hat sich uns angeschlossen. Ich bin nicht für ihn verantwortlich. Wenn ihr ihm begegnet, verschont ihn. Er ist nur ein elender Landstreicher. Aber ich habe mich vorläufig seiner angenommen. Doch was uns selbst angeht, so sind wir Hobbits aus dem Auenland, das weit von hier, hinter vielen Flüssen im Nordwesten liegt. Frodo, Drogos Sohn, ist mein Name. Und mein Begleiter ist Samwise, Hamfasts Sohn, ein ehrenwerter Hobbit in meinem Dienst. Wir haben weite Wege zurückgelegt, von Bruchtal oder im Ladris, wie manche es nennen.« Faramir stutzte und wurde sehr aufmerksam. »Mit 7 Gefährten sind wir gekommen, den einen verloren wir in Moria. Von den anderen haben wir uns bei Parthgalen, oberhalb des Rauros, getrennt. 2 von meinem Volk, ein Zwerg war auch dabei, ein Elb und 2 Menschen. Diese waren Aragorn und Boromir, der sagte, er komme aus Minas Tirith, einer Stadt im Süden.« »Boromir«, riefen die 4 Menschen wie aus einem Munde. »Boromir, des Fürsten Denethors Sohn«, sagte Faramir und blickte seltsam streng drein. »Mit ihm zusammen seid ihr gekommen?« »Das ist freilich eine Nachricht, wenn es denn wahr ist.« »Ihr müsst wissen, kleine Fremdlinge, dass Boromir, Denethors Sohn, der hohe Wart des Weißen Turms und unser Feldmarschall war. Schmerzlich vermissen wir ihn.« »Wer also seid ihr? Und was hattet ihr mit ihm zu schaffen? Antwortet schnell, die Sonne steht schon hoch.« Kennt ihr den rätselhaften Spruch, mit dem Boromir nach Bruchtal kam? Erwiderte Frodo. Das zerbrochene Schwert sollt ihr suchen. Nach Imladris ward es gebracht. Den Spruch kennen wir freilich, sagte Faramir erstaunt. Dass du ihn ebenfalls kennst, ist schon ein Zeichen dafür, dass du die Wahrheit sprichst. Aragorn, den ich erwähnte, ist der Träger des Schwerts, das zerbrochen war, sagte Frodo. Und wir sind die Halblinge, von denen in dem Spruch auch noch die Rede ist. So viel sehe ich, sagte Faramir nachdenklich. Zumindest sehe ich, dass es so sein könnte. Und was ist Isildurs Fluch? Das ist geheim, sagte Frodo. Es wird gewiss bei Zeiten erklärt werden. Wir müssen mehr darüber erfahren, sagte Faramir, und wissen, was euch so weit nach Osten geführt hat, unter den Schatten des... dort drüben. Er zeigte hin und nannte keinen Namen. Aber nicht jetzt. Arbeit steht uns bevor. Ihr seid in Gefahr und würdet heute nicht weit kommen, ob auf der Straße oder querfeldein. Hier ganz in der Nähe wird es heiß hergehen, ehe der Tag um ist. Dann, wenn wir nicht tot sind, kommt ein rascher Rückzug zum Anduin. Ich lasse euch zwei Mann als Wache da, zu eurem und zu meinem Besten. Bei Zufallsbegegnungen auf der Straße ist es in diesem Land klüger, misstrauisch zu sein. Wenn ich zurückkehre, werden wir mehr miteinander zu reden haben. Lebt wohl, sagte Frodo und machte eine tiefe Verbeugung. Denk, was du willst, aber ich bin ein Freund aller Feinde des einen Feindes. Wir würden mit euch gehen, wenn wir Halblinge hoffen könnten, so starken und tapferen Männern, wie ihr es offenbar seid, nützlich zu sein. Und wenn mein Auftrag es gestatten würde. Mögen eure Schwerter im Licht glänzen. Die Halblinge, was immer sie sonst sein mögen, sind jedenfalls sehr höflich, sagte Faramir. Lebt wohl. Wieder sprachen aber nicht mehr miteinander über ihre Bedenken und Zweifel. Nahbei, gleich im fleckigen Schatten der dunklen Lorbeerbäume, blieben zwei Männer als Wache. Hin und wieder nahmen sie, um sich abzukühlen, die Masken ab, denn der Tag wurde heiß. Und Frodo sah, dass sie freundliche Menschen waren, hellhäutig und dunkelhaarig, mit grauen Augen und stolzen, traurigen Gesichtern. Sie redeten leise miteinander, zuerst in der gemeinsamen Sprache, doch in einer Mundart aus älterer Zeit. Dann wechselten sie in eine andere Sprache über, die ihnen ebenso geläufig zu sein schien. Zu seiner Überraschung erkannte Frodo, als er ihnen zuhörte, dass es die Elbensprache oder doch von ihr nur wenig verschieden war, und er betrachtete die Männer staunend. Denn nun wußte er, dass sie Dunedain des Südens sein mußten, Menschen aus dem Geschlecht der Herren von Westernis. Nach einer Weile richtete er das Wort an sie, aber sie antworteten nur zögernd und vorsichtig. Sie hießen Mablung und Damrod, waren Soldaten Gondors und Waldläufer von Ithilien, denn sie stammten von Menschen ab, die einst in Ithilien gelebt hatten, bevor es überrannt wurde. Solche Männer wählte Fürst Denethor für seine Stoßtrupps aus, die heimlich den Anduin überquerten, wie oder wo, das wollten sie nicht verraten, um den Orks und anderen Feinden das Leben schwer zu machen, die das Land zwischen dem Efelduath und dem Strom durchstreiften. »Es sind fast 10 Wegstunden von hier bis zum Ostufer des Anduin«, sagte Mablung, »und selten nur kommen wir so weit ins Land. Doch bei dieser Fahrt verfolgen wir einen neuen Plan. Wir sind hier, um den Menschen aus Harad einen Hinterhalt zu legen. Verflucht sollen sie sein.« »Jawohl, verflucht seien die Südländer«, sagte Damrod. »Es heißt, zwischen Gondor und den Königreichen von Harad, dem fernen Südland, habe es einst Verkehr gegeben, obwohl niemals Freundschaft bestand.« In jenen Tagen lagen unsere Grenzmarken weit südlich der Anduin-Mündung, und Umbar, das nächstgelegene ihrer Reiche, erkannte unsere Hoheit an. Doch lang ist's her, und seit vielen Menschenaltern reist zwischen uns niemand mehr ein oder aus. Neuerdings haben wir nun erfahren, dass der Feind bei ihnen gewesen ist, und sie sind zu ihm übergegangen oder haben ihm von Neuem gehuldigt. Denn schon immer sind sie ihm bereitwillig gefolgt, wie so viele andere Völker im Osten. Zweifelsohne sind Gondors Tage gezählt, und die Mauern von Minas Tirith werden am Ende brechen. So gewaltig ist seine Macht und Tücke. Und dennoch wollen wir nicht müßig dasitzen und ihn tun lassen, was ihm beliebt, sagte Marblung. Die verfluchten Südländer kommen nun die alten Straßen heraufmarschiert, um die Heere des dunklen Turms zu verstärken. Jawohl, über dieselben Straßen, die von Meistern aus Gondor gebaut wurden. Und immer unbekümmerter, so hören wir, ziehen sie durchs Land und vermeinen, die Macht ihres neuen Herrn sei so groß, dass allein schon der Schatten seiner Berge sie schütze. Wir werden sie eines Besseren belehren. Ein starkes Heer, so wurde uns vor einigen Tagen gemeldet, ist auf dem Marsch nach Norden. Eines ihrer Regimenter muss nach unserer Schätzung heute Vormittag vorüberkommen. Oben auf der Straße, wo sie den Felsen durchsticht. Die Straße können wir nicht sperren, wohl aber die Südländer aufhalten. Keiner wird durchkommen. Nicht solange Faramir Feldhauptmann ist. Er leitet nun alle gewagten Unternehmungen. Aber er ist gefeit. Oder das Schicksal verschont ihn, weil ihm ein anderes Ende zugedacht ist. Sie schwiegen und lauschten. Wachsame Stille trat ein. Sam, der am Rande des Farngebüschs kauerte, spähte hinaus. Mit seinen scharfen Hobbit-Augen erkannte er, dass noch viel mehr Männer da waren. Er konnte sehen, wie sie einzeln oder in langen Reihen immer im Schatten der Haine